Der Flughafen BER sollte im Juni dieses Jahres eröffnet werden. 19. Oktober 2012. Der Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zum Skandalprojekt Großflughafen nimmt seine Arbeit auf. Den Vorsitz hat ein Mitglied der Piratenfraktion, Martin Delius. Ich versuche aus dem ganzen Prozess zu lernen, wie man es besser machen kann. In diesem Zusammenhang wünsche ich allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit und ein glückliches Händchen. Dankeschön. Ein knappes Jahr sind die Piraten zu diesem Zeitpunkt im Berliner Parlament. Ihre Fraktionssitzungen sind öffentlich, werden im Internet übertragen. Volle Transparenz voraus, heißt die Devise. Das Berliner Politestablishment ist irritiert. Als Martin Delius auch noch beantragt, die Sitzordnung im Untersuchungsausschuss frei und flexibel zu gestalten, wird es den etablierten Parteien zu bunt. Sie lehnen seinen Antrag ab. So ein Vorschlag ist natürlich auch dazu angedacht, zu zeigen, dass hier auch mal andere Ideen kommen. Wie sagt man so schön, out of the box. Weitere Mätzchen verkneift er sich jedoch. Dem Softwareentwickler wird bald klar, will er politisch erfolgreich sein, muss er sich auf die geltenden Spielregeln einlassen. Mein Interesse ist, die Arbeit ordentlich zu machen und den Ausschuss zu Ergebnissen zu führen. An nichts anderes wird sich dann auch der Ruf der Piratenfraktion messen. Der Ausschuss ist eine Möglichkeit, bundesweit zu punkten und sicherlich eine sehr prominente Möglichkeit. Doch 10 Jahre nach ihrer Gründung stehen die Piraten jetzt bundesweit vor dem Aus. Auch das Abgeordnetenhaus in Berlin, in das sie 2011 mit fulminanten 8,9% der Wählerstimmen einzogen, werden sie nach der Wahl am übernächsten Sonntag höchstwahrscheinlich wieder verlassen müssen. Die Piraten haben ihren Laden nicht zusammenhalten können. Dabei leistet Martin Delius anfangs noch klassische Basisarbeit. Es gibt so Kategorien, so tut nicht weh, kann man beschließen. Ja, kommt wahrscheinlich eh tut nicht weh, sollte man vielleicht erlassen. Als er zum Beispiel im November 2012 mit der Crew in seinem Wahlbezirk in einer verrauchten Eckkneipe über Parteitagsanträge diskutiert. Die Crew, das ist die unterste Organisationseinheit der Piraten. Dort schätzen sie an Delius das Umtriebige, Emsige. Charisma ist, glaube ich, nicht das, was Martins Qualität sind, sondern Martins Qualität sind, glaube ich, in erster Linie ausgleichend sein zu können. Seine Meinung deutlich zu sagen, sie auch gut zu begründen, auch wenn Widerspruch kommt, gut argumentieren zu können und nicht einfach das wegzuwischen und zu sagen, du redest ja da gerade Mist. Doch auch politische Talente wie Martin Delius können nicht verhindern, dass die Piraten sich selbst versenken. Per Twitter und Facebook zanken sie sich und die Öffentlichkeit liest mit. Beispiel die Affäre Bombergate. Im Februar 2014 kommt es vor dem Rathaus Neukölln zu einem Menschenauflauf. Der Grund, eine Bezirksverordnete der Piraten, hatte der britischen Luftwaffe dafür gedankt, deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg bombardiert zu haben. Die Empörung innerhalb der Partei ist groß. Martin Delius findet die Aktion allerdings vollkommen in Ordnung. Solche Geschichten sind sehr gut, um unser Profil zu schärfen. Wir sind eine antifaschistische Partei. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Rechtsauslegern in der eigenen Partei. Wir haben auch jetzt einige Lautstärke, die sich gegen solche Aktionen stellen und die auch mit Geschichtsrevisionismus begründen. Dagegen gehen wir vor und dabei hilft so eine Aktion. Doch die innerparteilichen Auseinandersetzungen nehmen kein Ende. Fast alle Parteitage versinken im Chaos. Im Dezember 2015 tritt Martin Delius aus. Mein Eindruck ist, dass die Piratenpartei es nie geschafft hat, eine politische Diskursgrundlage zu bilden. Beschlüsse von auch selbst von Bundesparteitagen sind weder von Bundesvorständen noch von Arbeitsgruppen oder Einzelpersonen eingehalten worden. Es gab nicht im Ansatz eine politische Grundlage für eine Konformität. Die Auseinandersetzung wurde nicht an Inhalten, sondern an Personen geführt. Auf der Basis kann man keine Programmentwicklung betreiben. Auf der Basis kann man keine politischen Mehrheiten weder innerhalb der Organisation noch außerhalb der Organisation erstreiten und das muss dann in sich zusammenfallen. Die 15 Noch- und Ex-Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben gleichwohl die ganze Zeit arbeitsfähig. Mehr als 2000 kleine und schriftliche Anfragen stellen sie in der vergangenen Legislaturperiode. Das Ausschussbüro hat mir mitgeteilt, dass weitere Stühle aus Sicherheitsgründen, kennen das ja für den Brandschutz, nicht. Auch den Untersuchungsausschuss zum Flughafendesaster bringt Martin Delius sauber zu Ende. Wegen seiner klaren Aussagen zum Pannen-Airport ist er weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Politische Mitbewerber wie Ole Kreins von der SPD erkennen seine Kompetenz an. Herr Delius versucht das jetzt auch sehr konsequent durchzuziehen, diesen Ausschussbericht fertigzustellen und wir sind da auch an seiner Seite. Weit mehr bedeutet Martin Delius allerdings, dass Klaus Wowereit während der Ermittlungsarbeiten abtritt. Naja, also ein regierender Bürgermeister muss zurücktreten. Ich weiß nicht, ob man sich als Opposition und als Oppositionspolitiker einen größeren Erfolg vorstellen kann. Nach 5 Jahren Parlament ist Martin Delius im Polit-Establishment angekommen. Er kommuniziert viel, ist das, was man einen Netzwerker nennt. Das Piratenexperiment, das hält er allerdings für gescheitert.